Anhang mit Dampf um den Erdball aus Die Helden des Dampfes von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unsere Erde hat eine runde, kugelförmige Gestalt und besitzt einen Umfang von 5400 deutschen oder 21.600 geografischen Meilen. Da zwei Drittteile ihrer 9.280.000 Quadratmeilen großen Oberfläche aus Wasser bestehen, so muss der größte Teil einer Reise um sie herum zur See vorgenommen werden. Die Schifffahrt befand sich aber bis in das 15. Jahrhundert hinein nicht auf dem Punkte, der eine solche Reise möglich macht, und so darf es uns nicht wundern, dass man früher die Erde für eine Scheibe und nicht für eine Kugel hielt. Zwar hatten verschiedene Gelehrte die Kugelform als einzig richtige und mögliche behauptet, aber diese Behauptung fand ihren unwiderleglichen Beweis erst durch die Entdeckungsfahrten eines Vasco da Gama, Bartolomeus Diaz und Christoph Kolumbus, ganz besonders aber durch die Expedition Fernão de Magalhães, welche am 20. September des Jahres 1519 den spanischen Hafen Sanlúcar verließ und immer nach Westen segelnd, am 6. September 1522 von Osten her in demselben Hafen wieder landete. Diese Expedition hat also die erste Reise rund um den Erdball vollendet und 2 Jahre, 11 Monate und 17 Tage dazu gebraucht. Je mehr sich die Schifffahrt entwickelte, desto kürzer wurde diese Zeit, und heute, wo wir auf den Flügeln des Dampfes die größten Entfernungen in unglaublich kurzer Zeit zurücklegen, ist es uns geboten, in wenig mehr als 80 Tagen diese Reise zu vollenden. Gesetzt, man fährt von Hamburg oder Bremen am 1. Juni ab, so landet man am 13. in New York und trifft die 3.285 englische Meilen lange Pacific-Eisenbahn benutzend am 23. in San Francisco in Kalifornien ein. Hier steckt man wieder zu Schiffe und landet am 13. Juli zu Yokohama in Japan, am 17. zu Shanghai in China, am 20. in Hongkong, Englands chinesischer Besitzung, am 25. in Singapur, dem berühmten englischen Freihafen, am 30. auf Ceylon, dem schönsten Garten der Erde, am 4. August in Aden, dem zweiten Gibraltar der Engländer, am 9. in Suez und am 15. in Triest, von wo aus man per Bahn binnen 3 Tagen Hamburg wieder erreicht. Diese Reise hat auf den ersten Platz ca. 1700 und auf dem zweiten ca. 1500 Taler gekostet. So kostspielig sie erscheint, es ist doch der Zeitgewinn ebenso sehr in Rechnung zu ziehen wie der Umstand, dass durch Schnelligkeit der Bewegung die Eindrücke zusammengerückt und die gesammelten Anschauungen zu einem eng gezeichneten Bilde vereinigt werden. Freilich besitzen nur wenige die Mittel, sich diese Anschauungen anzueignen, aber die anderen dürfen sich doch trösten mit dem Gedanken, dass wir in einer Zeit leben, in welcher das Wissen des Einzelnen so leicht und schnell Gemeingut aller werden kann. Ende des Anhang mit Dampf um den Erdball. Ende von Die Helden des Dampfes von Karl May. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.